Hello, hello, hello and good morning. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. Did you like what I talked about yesterday regarding suffering? Hat dir gefallen, was ich gestern über Leiden gesagt habe? I tell you, it's a big secret of maturity. Das ist ein großes Geheimnis von Reife. Verse 25. Vers 25. This is the very reason I've been made a minister by the authority of God. Das ist der Grund, warum ich durch die Autorität Gottes ein Gesandter wurde. And a servant of his body. Und ein Diener seines Leibes. So that in his detailed plan I would fully equip you with the word of God. Um euch gemäß seinem ausführlichen Plan völlig in dem Wort Gottes auszurüsten. It's very interesting that Paul connects his willingness to use suffering and rejoicing over it. Es ist sehr interessant, dass Paulus seine Bereitschaft zu leiden und sich darüber zu freuen damit verbindet. With the reason why he's been a minister by the authority of God. Warum er durch die Autorität Gottes ein Gesandter ist. He says, this is the reason. Er sagt, das ist der Grund. Listen to this. Hör zu. God couldn't trust him with the church because he was willing to suffer for the church. Gott konnte ihm die Gemeinde anvertrauen, weil er bereit war, für die Gemeinde zu leiden. You know, I had an amazing Bible school teacher, which most of my students did not like. Ich hatte einen tollen Bibelschullehrer, den die meisten der Studenten nicht mochten. I loved him. Ich liebte ihn. And most of the students didn't like him for this reason. Die meisten Studenten mochten ihn aus folgendem Grund nicht. You know, and it happened to me too. Und mir ist das auch passiert. But I still loved him. Aber ich liebte ihn trotzdem. I studied so hard. Ich lernte und studierte wirklich sehr hart. I answered every question 100% perfect. Ich beantwortete jede Frage 100% perfekt. And instead of getting 10 points out of 10, which is the best grade, und anstatt 10 von 10 Punkten zu bekommen, was die Bestnote war, he gave me 9. Gab er mir eine 9. And I went up to him and I said, Mr. Jarvis, why did he give me 9? Everything was perfect. Und ich ging zu ihm und fragte ihn, warum er mir eine 9 gegeben hatte, obwohl alles perfekt war. Because it had to do with my average grade at the end of the year. Denn es ging um meinen Notendurchschnitt am Ende des Jahres. He looked me in the eyes and he said, young man. Er schaute mir in die Augen und sagte, junger Mann. The only one that's perfect is God. I will give nobody full marks, only God. Der Einzige, der perfekt ist, ist Gott. Ich gebe niemandem außer Gott die volle Punktzahl. And he was serious about this. Das war sein Ernst. It's just one of those things. But look what he taught me. Aber schau, was er mir beibrachte. In one of the classes, he said, in einer der Unterrichtsstunden sagte er, if everybody would be in the ministry of the church today that God called to be there, wenn heute alle im Gemeindedienst wären, die Gott dahin berufen hat, and everybody who would not be in the ministry of the church that God did not call to be there, und alle, die Gott nicht dahin berufen hat, nicht im Gemeindedienst wären, the church would be in a much better state. Wäre die Gemeinde in einem viel besseren Zustand. Many have run from the call of God and many have put themselves there. Viele sind vor dem Ruf Gottes weggelaufen und viele haben sich hineingedrängt. And you know, and I believe this is true. Ich glaube, das stimmt. See, there are a lot of people that God never entrusted with authority over the church, but yet they have it. Es gibt also zahlreiche Menschen, denen Gott niemals Autorität über die Gemeinde anvertraut hat, und doch haben sie welche. Because they just put themselves there and took the authority. Denn sie haben sich selbst dorthin gestellt und die Autorität genommen. See, Paul said, God gave me this authority. I know that. Paulus sagte, Gott gab mir diese Autorität, das weiß ich. And then he says, why? Und dann sagte er, warum? He says, because I'm the one who's actually willing to suffer for the church. Denn ich bin tatsächlich bereit, für die Gemeinde zu leiden. Well, listen. Hör zu. Of course I would trust him too if I would be God. Natürlich würde ich ihm auch vertrauen, wenn ich Gott wäre. But look what he continues to say. Aber schau, was er weiter sagt. He doesn't only say that I've been made a minister by the authority of God. Er sagt nicht nur, dass er durch die Autorität Gottes ein Gesandter ist. He says, and a servant to his body. Sondern und ein Diener seines Leibes. I tell you, Paul must have learned this from Jesus. Paulus muss das von Jesus gelernt haben. Because we know that Paul learned the gospel from nobody else but Jesus himself. Denn wir wissen, dass Paulus das Evangelium von niemand anderem als Jesus gelernt hatte. That's what he said. So steht es da. You know, Jesus taught so clearly that true leadership has to be servant. Jesus lehrte so deutlich, dass wahre Leiterschaft bedeutet, Diener zu sein. There is no leadership outside of servant leadership in the kingdom of God. At least not supposed to. Im Reich Gottes gibt es keine andere Leiterschaft außer dienende Leiterschaft, Zumindest sollte das so sein. So Paul understood, he understood he's been given God's authority. Paulus verstand, dass ihm Gottes Autorität gegeben wurde. He understood he's been given it because he was willing to suffer for the church. Er verstand, dass sie ihm gegeben wurde, weil er bereit war, für die Gemeinde zu leiden. But he also understood that this authority must be used now to serve the church. Aber er verstand auch, dass diese Autorität nun dazu gebraucht werden muss, um der Gemeinde zu dienen. Look. Schau. There is no self-promotion in serving God. We must hate that. Im Dienst für Gott gibt es keine Selbsterhöhung. Das müssen wir verabscheuen. You know, and we, I don't think anybody should submit themselves to any authority who is self-promoting. Und ich glaube, dass sich niemand einer Autorität unterordnen sollte, die sich selbst voranbringen. You know, people submit themselves to other people's authority who've just put themselves in this place and don't be put there by God. Menschen ordnen sich der Autorität von Leuten unter, die sich selbst in diese Position gebracht haben und nicht von Gott dorthin gestellt wurden. And then they suffer and then the consequences are terrible. Dann leiden sie und die Konsequenzen sind schrecklich. And then they complain and they become bitter against these people. It's your fault. Dann beschweren sie sich und werden bitter diesen Leuten gegenüber. Es ist deine Schuld. So look, Paul not only understood that he has to serve the church. Paulus verstand nicht nur, dass er der Gemeinde dienen muss. Look what he said. Schau, was er sagt. So that in his detailed plan, I would fully equip you with the word of God. Um euch gemäß seinem ausführlichen Plan völlig mit dem Wort Gottes auszurüsten. You see, Paul didn't want to teach the word of God just because, oh, I love teaching the Bible. Paulus wollte das Wort Gottes nicht nur lehren, weil er es eben liebte, die Bibel zu lehren. But he knew that was part of God's perfect plan for his life. Sondern er wusste, dass es Teil von Gottes perfekten Plan für sein Leben war. You know, everybody says Paul was an apostle. Jeder sagt, dass Paulus ein Apostel war. And I know he was, because he says it over and over again. Und ich weiß, das war er, denn er sagt es ja immer und immer wieder. But you know that Paul was actually two ministry gifts combined in one? Aber weißt du, dass Paulus zwei Dienstgaben in einem war? You know the five ministry gifts: apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Du kennst die fünf Dienstgaben: Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten. But you know what Acts chapter 13 says? Aber weißt du, was Apostelgeschichte 13 Vers 1 sagt? In the church of Antioch were prophets and teachers. In der Gemeinde von Antiochia gab es Propheten und Lehrer. And it mentions Paul. Und Paulus wird dort erwähnt. So we know Paul also was a teacher. Wir sehen also, Paulus war auch ein Lehrer. And here the Bible says that he understood that he's been equipped to teach fully the word of God. Und hier heißt es, dass er wusste, dass er voll ausgerüstet war, um das Wort Gottes zu lehren. So he didn't do any of this to promote himself, because God put him there because he was willing to suffer for the church. Er tat also nichts, um sich selbst zu befördern, sondern Gott hat ihn dahingestellt, weil er bereit war, für die Gemeinde zu leiden. Listen, what I'm doing today, teaching people all over the world, is not my initiative. Hört zu, was ich heute mache, Menschen auf der ganzen Welt zu lehren, war nicht meine Initiative. In October of 2000, im Oktober 2000, a very powerful prophet came to our church. Kam ein sehr kraftvoller Prophet in unsere Gemeinde. That I was one of the leaders in Vienna. In Wien, von der ich einer der Leiter war. And that this guy suddenly asked me to find another person to translate for him. Der Mann bat mich plötzlich um jemand anderes, der ihn übersetzte. And he said, I'm going to prophesy over you. Und er sagte, ich werde über dir prophezeien. And many, many details and basically things have all fulfilled themselves. Some of them very quickly, some of them not. Das war sehr detailliert. Alles hat sich erfüllt, einiges schnell, anderes nicht. But one of the things he prophesied says this. Aber eines der Dinge, die er prophezeite, war, that you have an amazing understanding of the word of God. Du hast ein faszinierendes Verständnis des Wortes Gottes. And God is going to use you to use that knowledge and build up the church all over the world. Und Gott wird dich gebrauchen, um dieses Wissen zu nutzen, um die Gemeinde weltweit zu erbauen. And that's what's happening today. Genau das geschieht heute. So I'm doing simply what God has called me to do. Ich mache also einfach, wozu Gott mich berufen hat. And Paul had the same heart. Und Paulus hatte das gleiche Herz. See you guys tomorrow. Bis morgen.